Herzen schwebt, sich wiegend in der Luft, der munteren Vögelschar, der munteren Vögelschar. Den bunten Federglanz erhöht im Wechselflug. Das goldene Sonnenlicht. Den bunten Federglanz erhöht im Wechselflug das goldene Sonnens hell, das durchblitzte Fisch umwindet sich in Welt sich lässt.